Hallo, Entschuldigung, wohnen Sie hier? Ja, hallo. Ah, weil hier doch Mascha Kaleko gewohnt hat. Ja. Kann ich Sie kurz was fragen? Nee, lassen wir das. Nee, da kommen genug Leute, die hier. Eine nussbraune Tür, Briefschlitze aus Messing, Bäume im Vorgarten. Gediegen, edel. Eine Plakette, auf der zu lesen ist, dass die Dichterin Mascha Kaleko von 1936 bis 1938 hier lebte. Ich habe eine unwahrscheinliche Sehnsucht nach Berlin gehabt. Schon ganz und gar unter den Wolkenkratzern in New York. Ich konnte mir gar nichts unter dem vorstellen, was sich da inzwischen entwickelt hatte. Ich hatte einfach Angst. Ich hatte einfach Angst vor dem, was ich mir da bieten würde. Ich konnte mir gar nichts unter dem vorstellen, was sich da inzwischen entwickelt hatte. Juni 1956. Mascha Kaleko ist elegant gekleidet. Klein, zierlich. Dunkle Locken, große Augen. Zögernd bleibt sie vor dem Haus in der Bleibtreustraße 10 bis 11 stehen. Viele Jahre ist sie nicht mehr in Berlin gewesen. Die heiterere Mascha Kaleko, die ist witzig und die ist toll. Und diese Mascha Kaleko, die gab es natürlich in den 50er Jahren nicht mehr. Dann fasst Mascha Kaleko sich ein Herz, öffnet die Haustür, steigt die Treppe hinauf und klingelt. Hier war mein Glück zu Hause und meine Not. Hier kam mein Kind zur Welt und musste fort. Hier besuchten mich meine Freunde und die Gestapo. Nachts hörte man die Stadtbahnzüge und das Horst-Wessel-Lied aus der Kneipe nebenan. Ich habe mit Engeln und Teufeln gerungen. Lebensspuren der Dichterin Mascha Kaleko. Feature von Simon Hamm. Mascha Kaleko fragt die Mieterin, ob sie die Wohnung einmal sehen dürfte, in der sie vor 20 Jahren gelebt hat, in der ihr Sohn geboren wurde, aus der sie, die deutsche Jüdin, vor den Nazis fliehen musste. Sie sieht ein Baby auf dem Boden krabbeln. Es riecht nach Kohl und Windeln. Unwirsch schlägt ihr die Mutter die Tür vor der Nase zu. Was blieb davon? Die rosa Petunien auf dem Balkon, der kleine Schreibwarenladen und eine alte Wunde, unvernarbt. Entschuldigung, wohnen Sie hier? Nee. Nee? Mhm, warum? Weil wir hier was machen über Mascha Kaleko, die mal in diesem Haus gewohnt hat. Der Mann schließt die Haustür auf. Ein anderer kommt mit einem Einkaufskorb aus dem Haus, winkt auf die Frage, ob ihm der Name Mascha Kaleko etwas sage, einfach ab. Eine Dame dreht sich wortlos um und zeigt ihren Rücken. Kein Gesprächsbedarf über die Dichterin, die einmal in diesem Haus gewohnt hat. Am 21. Januar 2025 ist Mascha Kalekos 50. Todestag. Es hat lange gedauert, bis sie einen gebührenden Platz in der Literaturgeschichte bekam. In den goldenen 20ern war Mascha Kaleko in Berlin ein Star. Ihre Gedichte waren in aller Munde, wurden vertont, auf Bühnen vorgetragen. Ich will nicht sagen, dass ich mich nun hinsetze und feile, aber ein Gedicht kommt eigentlich, meistens kommt es fertig. Aber fertig ist es noch nicht fertig. Da ist ein Witz, da ist eine Spontanität, da ist jemand, der ich sagt, ohne sich im Grunde zu verbiegen, aber auch ohne eine große Behauptung. Elke Schmitter, Schriftstellerin und Kulturjournalistin. In der jungen Bundesrepublik wird sich Mascha Kaleko nicht mehr wohlfühlen. Ihre Gedichte werden wieder verlegt, aber sie kommen nicht mehr so an wie früher. 2018 stößt die Berliner Sängerin Dota Kehr auf Kalekos Lyrik und macht Lieder daraus. Sie treffen wieder einen Nerv, jetzt in den 2010er, 2020er Jahren. Man lernt sich irgendwo ganz flüchtig kennen. Und gibt sich irgendwann ein Rendezvous, ein Irgendwas nicht genau zu nennen, verführt dazu, sich gar nicht mehr zu trennen. Am zweiten Himmel sagt man sich du. Sie hat so schöne, minimalistische Gedichte, wo Momente drin eingefangen sind und Beobachtungen. Die liberale Stadtgesellschaft, wo so viel möglich ist, so viel experimentiert wird, soziale Traditionen auch irgendwie aufgebrochen werden und Minderheitenrechte eine ganz große Rolle spielen und eben Emanzipation. Dota Kehr, Musikerin. Man hat sich lieb und ahnt im Grau der Tage, das Leuchten froher Abendstunden schon. Man teilt die Alltagssorgen und die Plage, man teilt die Freuden der Gehaltszulage. Das Übrige besorgt das Telefon. Begonnen hat damals alles im romanischen Café Berlin. Ich sitze in meinem Stammcafé. Es ist schon spät. Ich gähne. Ich habe Sehnsucht nach René. Und außerdem Migräne. Der große Blonde an der Bar schickt einen Brief. Beim Lesen denke ich, zu spät. Vor einem Jahr wäre der mein Typ gewesen. Bei ihrem Berlin-Besuch 1956 kehrt Mascha Kaleko auch hierhin zurück. In einem Interview, das sie 1964 dem SFB gibt, schildert sie ihre Gefühle. Ich ging über den völlig kahl rasierten Platz, wo einst das romanische Café stand. Da war ich sentimental genug, tatsächlich diesen Platz mit meinen Füßen von Nord nach Süd, von Ost nach West zu durchschreiten. Ein gigantischer Mercedes-Stern auf dem Dach des Büroturms. Beton, Glas, Stahl und Aluminium, grau und dunkel. Gebaut von 1963 bis 65 im Stil des Brutalismus. Das Europa-Center in Berlin. 70 Geschäfte, Cafés, Restaurants. Genau an dieser Stelle ist damals das romanische Café gewesen. Direkt gegenüber der Gedächtniskirche. Die Drehtür surrt und importiert ein Dutzend Liter Raten. Ein Lyriker ruft ungeniert, das Schnitzel scharf gebraten. Vom Ping-Pong-Tisch grüßt ein Tenor. Ich kann den Kerl nicht sehen. Und nehme mir wie immer vor, nie wieder herzugehen. In den 1920er Jahren gehen im romanischen Café Künstler und Intellektuelle ein und aus. Solche, die bekannt und berühmt sind, wie Erich Kästner und Kurt Tucholsky, und solche, die es werden wollten, wie Mascha Kaleko. Da, wo einst die Terrasse war, steht heute ein riesiger steinerner Brunnen. Im Europa-Center haben Ausstellungsmacher das romanische Café wieder auferstehen lassen. Beeindruckend perfekt. Im Café stehen kleine Tonnetstühle an Kaffeehaustischen, wie einst. Plakate an den Wänden, Schautafeln. Aber es ist sehr leise. Das war früher anders. Das war absolut laut. Man sagt immer, es erinnerte an eine Bahnhofshalle. Also es war total verraucht. Man diskutierte laut. Es war kein Ort für das feine Essen. Also Champagner und Hummer, Kaviar, nicht der Ort dafür. Wenn man diskutieren wollte, wenn man lebhaft erfahren wollte, was jetzt eigentlich in der Stadt wirklich zugange war künstlerisch, dann ging man dahin. Die Irin Nisha Armstrong betreut die Dauerausstellung. Einer der beiden Räume im romanischen Café war der Prominenz vorbehalten, das sogenannte Schwimmerbecken. Es gab im Café eine Drehtür, die befand sich links. Und wenn man reinkam, gab es rechts einen großen Saal, das war das neue Café, und links war die alte Konditorei. Also wenn man durch diese Drehtür ging, dann befand sich links das Schwimmerbecken. Also wenn man angekommen war in der Welt der Künstler, hatte man da einen Stammtisch, ja, mit den anderen Verlegern oder Theaterwissenschaftler. Und wenn man dann so ein Nobody war, quasi wie ich, dann ging man gleich rechts in das große Café rein und hoffte darauf, dass man jemanden Berühmtes entdecken würde oder besser noch selber entdeckt werden würde. Mascha Kaleko geht nach rechts, hofft, dass auch sie entdeckt wird. Noch 1974, ein Jahr vor ihrem Tod, erinnert sie sich in einem SFB-Gespräch genau an ihre ersten Kaffeebesuche. Ich saß meistens mit den jungen Herren, die mich anschwärmten, und dann später mit meinem Mann, denn ich habe sehr jung geheiratet, und eigentlich kaum mit Presseleuten. Mascha Kaleko ist damals 22 Jahre alt. Attraktiv, lockiges dunkles Haar, zum flotten Bubikopf geschnitten. Sie zieht die Blicke auf sich. Schließlich ergreift sie selbst die Initiative, steckt ein Gedicht in einen Umschlag. Ich habe einfach eine Briefmarke genommen, habe sie raufgeklebt, habe es hingeschickt. Ich kannte niemanden bei der Presse. Ich hatte überhaupt keine Verbindung. Ich war ein ganz kleines, dummes Mädchen. das dachte, so geht es. Und es ging. 1929. Mascha Kalekos erstes Gedicht erscheint gedruckt in einer Zeitung, im Querschnitt. Eine Familie bricht zu einem Ausflug auf. Spießers, später Piefkes Frühlingserwachen. Putz dir die Nase ordentlich mal, Mariechen. Und Fritz, hol Vatern die Harmonika. Wenn ihr werdet weiter wie die Schnecken kriechen, dann bleibt er da. Was heißt, der Tabak tut dir nicht bekommen. Wer ist hierher im Haus? Adjö. Und dass mir keine Klaren kommen. Na denn man raus. Sie wird zum Gespräch bei der Vossischen Zeitung eingeladen. Otto Ernst Hesse, glaube ich, war das. Sagen wir mal, ein großartiger Feuilletonist und ein guter Schriftsteller. Das war der, der mich empfing. Und der hatte sich wohl etwas mit einem langen Bart vorgestellt und war ziemlich erstaunt. Und ich sah doch immer sehr viel jünger aus, als ich in Wirklichkeit war, sodass ich alle Leute bluffe. Also, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der szenischen Stadtführung in die 20er Jahre und begleiten wird uns heute Mascha Kalekow. Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Delphi-Kino und das Delphi-Kino war in den 20er Jahren ein Delphi-Tanzpalast. Und hier sind wir jetzt an der Stelle, wo das Café ist? Ja, und die große Terrasse, die wir hier erblicken, die war gefüllt mit schönen Tischen, mit eleganten Kellnern. Manchmal waren sie auch nach Berliner Art schnoddrig und natürlich den vielen Tanzenden. Die Schauspielerin und Stadtführerin Nicola Kotlow trägt einen roten Kapotthut und ein weißes Kleid im Stil der 20er Jahre. Dezenten Schmuck, die Lippen rot geschminkt. Sie führt durch die Berliner Welt der Mascha Kalekow, trägt ihre Gedichte vor und erinnert an die widersprüchliche, die dunkle und doch rauschhafte Stimmung in den ausgehenden 1920er Jahren. Damals wird Mascha Kalekow schnell mit ihren Gedichten bekannt. 1931 erscheint im Berliner Tagblatt ein Gedicht, das später eines ihrer bekanntesten werden sollte. Interview mit mir selbst. Ich bin als Immigrantenkind geboren in einer kleinen, klatschbeflissenen Stadt. Die eine Kirche, 2 bis 3 Doktoren und eine große Irrenanstalt hat. Mein meistgesprochenes Wort als Kind war Nein. Ich war kein einwandfreies Mutterglück. Und denke ich an jene Zeit zurück, ich möchte nicht mein Kind gewesen sein. Im romanischen Café ist jetzt auch Mascha Kalekow in dem der Prominenz vorbehaltenen Raum, dem Schwimmerbecken, willkommen. Mit ihren Versen trifft sie den Zeitgeist. Sie schreibt von dem, was sie kennt, was ihr nah ist. Vom Glück der Liebe und von deren Zerbrechlichkeit. Vom Berufsalltag. Ihre Gedichte sind leicht zugänglich, unbeschwert. Geschrieben im Rhythmus der Großstadt. Keine anspruchsvolle, sondern unkomplizierte, ansprechende Lyrik. Vor allem für Frauen, die ihre Freiheit entdeckten. Sie hat sich so eine Freiheit, glaube ich, gar nicht erst erobern müssen, sondern von Anfang an mitgebracht, die hieß, naja, dann rede ich halt von mir, dann rede ich halt davon, wie ich die Welt erlebe. Sie war Repräsentantin einer großen Gruppe von Frauen, die reflektiert waren, die mit ihrem Leben aktiv umgegangen sind, die nicht resigniert waren. Die Autorin Elke Schmitter hat sich intensiv mit Mascha Kalekow und ihrer Zeit befasst. Diese Gedichte sind absolut zugänglich auf jeder Bildungsebene. Die bauen keinerlei Barrieren auf und schließen oft an das alltägliche Lebensgefühl, was jeder nachvollziehen kann. Es ist eben nicht, um diesen tatsächlich schönen Handgetitel zu zitieren, Nachmittag eines Schriftstellers, ja, sondern es sind Gedichte, die eine Stenotypistin, wie sie es ja auch war, lesen kann, verstehen kann. Frauen, die in der Weimarer Republik die Rolle der berufstätigen Frau perfekt ausfüllen, waren Büroangestellte, Stenotypistinnen und Models, Mannequins. Nur lächeln und schmeicheln den endlosen Tag. Das macht schon müde. Was man uns immer versprechen mag, wir bleiben solide. Wir prunken in Seide vom Dernier Cri und wissen, gehören wird sie uns nie. Das bleibt uns verschlossen. Wir tragen die Fähnchen der Inventur und sagen zu Dämchen mit Speckfigur, gnä Frau, wie angegossen. Wir leben am Tage von Stullen und Tee, denn das ist billig. Manch einer spendiert uns ein feines Souper. Ist man nur willig. Was nützt schon der Fummel aus Crêpes-Satin? Du bleibst, was du bist. Nur ein Manniker. Frauen sind Angestellte und sollen sich für was Besseres halten als Arbeiter, weil sie sich nicht die Hände schmutzig machen. Das bedeutet, sie müssen in Kleidung investieren, sie müssen in Kosmetik investieren, sie gehen zum Friseur, sie tragen hübsche Schuhe auf einem Pflaster, was dafür nicht geeignet ist. Ich komme so ins Einzelne, weil am Ende des Monats muss das alles bezahlt werden. Und die Männer verdienen aber deutlich mehr als sie, die denselben Job machen und jeden Tag im selben Anzug kommen können. Also es gibt eine Emanzipation und es gibt eine nicht eingelöste Emanzipation. Mascha Kaleko trägt ihre Gedichte im Rundfunk vor, im Künstlerkabarett an der Gedächtniskirche. Sie hat großes Lampenfieber. So groß, dass sie es vorzieht, ihre Gedichte lieber von anderen lesen und singen zu lassen. Man küsst sich dann und wann auf stillen Bänken. Beziehungsweise auf dem Paddelboot. Erotik muss auf Sonntag sich beschränken. Wer denkt daran, an später noch zu denken? Man spricht konkret und wird nur selten rot. Ja, man kann nicht umhin, diese Parallele zu sehen. Sozusagen die liberale Stadtgesellschaft, wo so viel möglich ist, so viel experimentiert wird, soziale Traditionen auch irgendwie aufgebrochen werden und Minderheitenrechte eine ganz große Rolle spielen und eben Emanzipation. Und dann auf der anderen Seite so diese außenrum, diese autoritären Tendenzen und dieses völkische Denken, was da aufkommt. Die Musikerin Dota Kerr. Man schenkt sich keine Rosen und Narzissen und schickt auch keinen Pagen sich ins Haus. Hat man genug von wegen Fahrt und Küssen, lässt man's einander durch die Reichspost wissen. Per Stenografenschrift ein Wörtchen. Das war, glaube ich, der Platz, den sie besetzt hat als eine Frau aus dem Osten, eine ungebildete Frau, eine extrem witzige, schlagfertige Frau, eine Frau, die von einer, ich sag's jetzt mal, enormen Niedlichkeit gewesen sein muss, weil sie so klein war, also sehr hübsch mit diesen dunklen Augen und dem dunklen Haar und dem Temperament und so. Und dann hat sie aber eben niemandem Angst gemacht. Geboren wird Mascha Kaleko in der kleinen, klatschbeflissenen Stadt Chrzanów, nahe bei Auschwitz in Westgalizien. Bis 1918 war Galizien Kronland der österreichisch-ungarischen Monarchie. Hier kommt Mascha Engel am 7. Juni 1907 in einer jüdischen Familie zur Welt. Ihr Vater ist ein russischer Kaufmann, ihre Mutter stammt aus Mähren in Österreich. Sie sprechen von mir nur leise und weisen auf meinen Schorf. Sie mischen mir Gift in die Speise. Ich schnüre mein Bündel zur Reise nach uralter Vorväterweise. Sie sprechen von mir nur leise. Ich bleibe der Fremde im Dorf. 1914 wandert die Familie aus. Ob aus Angst vor den herannahenden russischen Truppen, die den Vater zum Wehrdienst hätten einziehen können, oder aus Angst vor den wachsenden Pogromen gegen die Juden, darüber schweigt Mascha Kaleko. Willkommen sind sie in Deutschland nicht. Weil meine Eltern selber Immigranten waren. Sie kamen nach Deutschland als Ausländer. Und mein Vater hat sogar als russischer Staatsangehöriger eine Zeit lang als feindlicher Ausländer in einem Lager gesessen. An der Grundschule in Frankfurt am Main macht sie schlechte Erfahrungen, wenn sie sagt, sie komme aus Galizien. Galizier gelten als ungehobelt und ungebildet. Sie wird sich als Polin ausgeben. 1916 ziehen die Eltern mit den beiden Töchtern nach Marburg. Zwei Jahre später nach Berlin. Im Ersten Weltkrieg kam ich in die 8. Gemeindeschule zu Herrn Rektor May. Ich war schon 6, als ich noch immer dachte, dass wenn die Kriege aus sind, Frieden sei. 1923 zieht Adolf Hitler mit mehreren hundert bewaffneten Anhängern zur Feldherrenhalle in München. Sein Versuch der Machtübernahme scheitert. Vorerst. Da ist Mascha Engel 16 Jahre alt. Sie beginnt eine Lehre beim Arbeiterfürsorgeamt der jüdischen Organisation Deutschlands. Die Maschine heißt Continental Römisch 2. Das Mädchen, Fräulein Siebert. Zumindest zwischen 9 und 5. Nach Feierabend gibt es auch einen Vornamen. Inge, Lore oder Elisabeth. von den zärtlichen Abkürzungen, die sein Vorrecht sind, ganz zu schweigen. Die haben nichts zu suchen zwischen Stenogrammblock, Firmenbogen und Kohlepapier. Keine Privatgedanken in der Geschäftszeit, bitte sehr, sonst gibt's Tippfehler. Unvermeidlich allerdings ist das Lächeln als Nachwirkung gewisser Telefongespräche. Man kann verzweifelt werden, man kann resignieren, man kann bitter werden. Aber dazu war, glaube ich, die Zeit insgesamt nicht so und auch das Lebensalter von ihr nicht geeignet, sondern es war eher, ich bin aufmerksam für die Widersprüche, in denen wir uns befinden, aber sie gehörte keiner Partei an, sie gehörte keiner politischen Gruppierung an, auch keiner Emanzipationsbewegung im ausgesprochenen Sinne. Und das ist natürlich immer gut für Humor, weil Humor bedeutet, ich nehme erstmal keine Rücksicht bei meiner Beobachtung und dann bei meiner Pointe. Mascha Engel heiratet 1928 den 10 Jahre älteren Saul Kaleko, einen Übersetzer und Mitarbeiter der Zeitung Jüdische Allgemeine. Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre ist sie eine erfolgreiche Autorin. Sie begeistert Tausende von Zeitungslesern und Leserinnen. Ihr erster Lyrikband ist schnell ausverkauft. 8 Stunden bin ich dienstlich angestellt und tue eine schlecht bezahlte Pflicht. Am Abend schreibe ich manchmal ein Gedicht. Mein Vater meint, das habe noch gefehlt. Schauspielerin Nicola Kotlow führt auf ihrer Kaleko-Tour in die Bleibtreustraße zu einem großen, weißen Gründerzeithaus. Viele Erker, hohe Fenster. Hier in den Salons des Verlegers und Kunsthändlers Flechtheim liefen einige Fäden der Berliner Kunstszene der 20er und 30er Jahre zusammen. Sehr berühmt sind ja seine Abendbälle-Veranstaltungen gewesen, wo er gerne Künstler zusammengebracht hat, wo Künstler eben, wenn sie dort eingeladen waren, meist auch danach entweder ein Bild verkauft hatten oder irgendwo eine Auftrittsmöglichkeit oder eben wie Mascha Kaleko auch im Querschnitt dann ihr erstes Gedicht veröffentlichen durften. Der Querschnitt war eine kleine Zeitschrift für Kunst und die hatte Herr Flechtheim als Gründer und Mitherausgeber also damals ins Leben gerufen. Mascha Kaleko ist bald auf dem Höhepunkt ihrer literarischen Karriere. Nur Goethe-Gedichte verkaufen sich besser als die von Mascha Kaleko. So könnte es immer weitergehen. Aber der Karrierebruch kommt jäh und schnell. Um sie herum bricht die Weimarer Republik zusammen. Der Schwarze Freitag an der New Yorker Börse markiert den Beginn der Weltwirtschaftskrise. 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Im selben Jahr brennt der Reichstag. Werden jüdische Geschäfte, Kanzleien, Arztpraxen boykottiert. Jüdische und politisch unerwünschte Menschen aus dem Staatsdienst entfernt. Mascha Kaleko weiß um die Gefahr, die ihr, anderen Juden und Kritikern der Nazis drohen kann. Am 26. Februar 1933 sitzt sie im Romanischen Café. Uniformierte Männer treten ein und fragen nach Walter Mehring. Dessen Skandaldrama »Der Kaufmann von Berlin«, 1929 uraufgeführt, handelt von Kleinkriminellen, Wirtschaftsbossen und Inflationsgewinnlern und hatte die Wut der Nazis ausgelöst. An jenem Tag im Romanischen Café reagiert Mascha Kaleko geistesgegenwärtig. Sie stiftet Verwirrung, verwickelt die uniformierten Nazis in ein Gespräch, spielt das naive Mädchen, lenkt sie ab. Walter Mehring geht langsam aus dem Café, direkt zum Bahnhof Zoo und steigt in den nächsten Zug nach Paris. Am 12. Januar 1937 erhält Mascha Kaleko einen Brief, weitergeleitet von ihrem Verleger Ernst Rowohlt. Absender: der Präsident der Reichsschrifttumskammer. Betreff: Mascha Kaleko. Ich setze Sie davon in Kenntnis, dass ich das Buch »Lyrisches Stenogrammheft« der oben genannten Autorin in die Liste meiner Anordnung über schädliches und unerwünschtes Schrifttum vom 25.04.35 eingereiht habe. Jegliche Weiterverbreitung der Schrift ist damit untersagt. Ich ersuche Sie, den Vertrieb mit sofortiger Wirkung einzustellen und etwa noch im Verkehr befindliche Exemplare zurückzurufen. Ich teile Ihnen mit, dass Frau Mascha Kaleko bereits am 8. August 1935 aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen worden ist wonach ihr jede weitere Schriftstellertätigkeit untersagt ist. Abend für Abend sitzt Mascha Kaleko im romanischen Café. Immer häufiger geht sie allein dorthin. Ihr Mann macht bis spät in die Nacht Übersetzungen. Ich kannte ihn vom Sehen und Hören sagen. Ehe mir Hören und Sehen verging. Er aber liebte mich schon 7 Jahre. 7 Jahre suchte er mich im Café, im Theater, langweilte sich in den Abendvorträgen, die ich besuchte. Als ich dann doch des stupiden Akademikers Ehefrau wurde, hasste er ihn. An verregneten Sonntagen wartete er am Hauseingang, vielleicht, dass ich am Abend doch noch ausginge mit dem Rivalen, um mir bestenfalls sagen zu können, dass es ein Hundewetter sei, nicht wahr? Als dann das Feuer auf mich übersprang, sah ich, wie rein seine Stirn war, wie edel die Hände. In seinen Augen ertrank ich endlich. Er holte mich ab von der Englischstunde. Er ging mit mir in die Bibliothek. Nun liebte ich ihn fast 7 Tage schon, und auf dem kleinen Marmortisch im romanischen Café kritzelte er auf einen Zettel »I want a child from you«. Mein kleinbürgerliches Kinderherz erschrak zu Tode. 8 Wochen drauf klagte ich dem Frauenarzt, ich will ein Kind und kriege keines. Als Ende Dezember 1936 Mascha Kalekos Sohn Eviatar zur Welt kommt, wird in der Geburtsurkunde des Standesamtes Charlottenburg Saul Kaleko als Vater angegeben. Doch das ist nicht wahr. Als wir zu dritt die Straße überquerten, wurde sogar die Verkehrsampel rot. Umstellt von der Meute abgasschnaubender Wagen, ergriff ich den Arm des einen, der rechts von mir ging, nicht den des anderen, dessen Ring ich trug. Als wir zu viert uns jenseits der Kreuzungen trafen, wussten es alle. Der eine, der andere, das Schweigen und ich. Die Ehe von Mascha und Saul Kaleko wird am 22. Februar 1938 geschieden. Wenige Tage später heiratet sie den Komponisten und Musikwissenschaftler Chemio Vinaver, den Mann, der 7 Jahre lang still um sie geworben hatte, den Vater ihres Sohnes. Der Sohn Vinavers Kind bleibt bei Mascha Kaleko. Saul Kaleko zieht aus der Wohnung in der Bleibtreustraße aus, Vinaver zieht ein. Saul Kaleko war langweilig. Chemio Vinaver ist jähzornig. Streitsucht kennt keine Schranken. Zank ist Gefecht. Man kann sich zanken über Schiller, Liebe oder Kaffeeflecke. Feindlich sitzt jeder in seiner Ecke und hat Recht. Aber ebenso schnell wie Chemio Vinavers Wut hochkocht, verfliegt sie auch. Stürmische Zeiten, private Fäden, politisch unsicheres Leben. Im September 1938 verlässt Mascha Kaleko mit ihrem Mann und ihrem Sohn Deutschland auf dem Seeweg gen Amerika. Gerade noch rechtzeitig. Kein Herz, das dort am Ufer um uns weint. Nur Wind und Meer, die leise uns beklagen. Lass uns dies alles zu zweit tragen, dass keine Träne freue unseren Feind. Sei du im Dunkeln nah. Mir wird so bang. Nur einen Monat später, im Oktober 1938, erklären die Nationalsozialisten die Pässe von Jüdinnen und Juden für ungültig. Am 9. November brennen in der Reichspogromnacht die Synagogen. Jüdische Geschäfte und Wohnungen werden zerstört. 30.000 jüdische Männer in Konzentrationslager verschleppt. Ich hatte einst ein schönes Vaterland. So sang schon der Refugee Heine. Das seine stand am Rheine, das meine auf märkischem Sand. Wir alle hatten einst ein, siehe oben. Das fraß die Pest, das ist im Sturm zerstoben. O Röslein auf der Heide, dich brach die Kraft durch Freude. Mir ist zuweilen so, als ob das Herz in mir zerbrach. Ich habe manchmal Heimweh. Ich weiß nur nicht, wonach. Am 23. Oktober 1938 kommt Mascha Kaleko mit ihrer Familie im New Yorker Hafen an. Über 2 Jahrzehnte wird sie in New York im Exil leben. Sie wird hier nie glücklich sein. Liebes fremdes Land, Heimat, du. Wie vielte? Park, so grün wie dort, wo als Kind ich spielte. Erster Duft im Strauch. Schüchterne Platanen. Müsst ihr immer mich an daheim gemahnen. Alles um mich her blüht im Sonnenlicht. Doch der Frühling hier ist mein Frühling nicht. Ich muss Ihnen gestehen, dass wir in den 20 Jahren der Emigration in New York immer wieder den Versuch unternahmen, ein Café aufzutun, das doch ein bisschen so sein müsste wie das romanische Café in dieser Millionenstadt. Und obgleich wir in Greenwich Village wohnten, was das Zentrum war für diese Art Bohème-Café, ist es uns nie gelungen, etwas zu finden. Ich glaube, das liegt auch gar nicht an der Geografie. Das ist eine Zeiterscheinung gewesen, die kommt nie wieder. In der neuen Welt finden Kalekos treffsichere und witzige Gedichte kein Publikum. Im SFB-Interview von 1974 erzählt sie, warum es für eine Lyrikerin im amerikanischen Exil so schwer war. Mein Mann fand sofort Anschluss, weil er Musiker ist und nicht an die Sprache gebunden. Er wurde, da er ein Experte auf dem Gebiet der A Cappella-Musik war, sehr schnell engagiert, bekam am Anfang sehr kleine Engagements, allmählich größere. Wir machten schreckliche Dinge durch im Alltag. Ich selbst fand auch schnell Anschluss, aber nicht an die amerikanische Literatur. Denn ich konnte zwar gut Englisch, aber zwischen Englisch sprechen und in einer Sprache schreiben, das brauche ich nicht zu erklären, was das bedeutet. Zudem kommt Mascha Kalecko in New York kaum zum Arbeiten. Sie organisiert die Termine für ihren Mann, der einen Chor leitet. Sie kümmert sich um ihren kleinen Sohn. Mascha Kalecko nimmt dieses Leben an. Die Rolle der Frau in der Kultur, wie sie ironisch und etwas bekümmert ein Gedicht betitelt. Die Herren vom Fach haben allemal einen vorwiegend weiblichen Schatz. Was uns Frauen fehlt, ist des Künstlers Frau oder gleichwertiger Ersatz. Mag sie auch keine Venus sein mit lieblichem Rosenmund, so tippt sie die Manuskripte doch fein und kocht im Hintergrund. Wenn William Shakespeare sinnend schrieb an seinen Königsdramen, ward er fast niemals heimgesucht vom Bund belesener Damen. Wenn Siegfried seine Lanze zog, dann Carlos seinen Degen, er ging höchst selten an ihn der Ruf, den Säugling trocken zu legen. Petrarchas Seele, weltentrückt, ging ans Sonette stutzen, ganz unbeschwert von Pflichten wie etwa Gemüse putzen. Gern schrieb ich noch weiter in dieser Manier, doch muss ich wie stets unterbrechen. Mich ruft mein Gemahl. Er wünscht, mit mir sein nächstes Konzert zu besprechen. Ihr Sohn, Sie nennen ihn nun Steven, ist ihr Ein und Alles. Sie schreibt Werbetexte für Büstenhalter und Parfums, um wenigstens etwas zu verdienen. Das Geld ist immer knapp. Minetta Street ist eine Gasse, aus Höflichkeit nur Street genannt, im Village, wo die Künstlerklasse New Yorks ihr klein Montmartre fand. Hier gehen die Mädchen kurzgeschoren, die Jünglinge im langen Haar. Hier nennt sich jede Kammer Studio, und jede Schenke Künstler war. Mascha Kalecko lebte mit Mann und Sohn in der Minetta Street im Village. Es ist sehr ruhig dort, bis heute. Die Minetta Street ist eine der wenigen alten, sichelförmigen Straßen in New York. Sonst sind sie meist schnurgerade. Das Haus Nummer 1 bis 3 ist eines der typischen New Yorker Townhäuser aus Backstein. 5 Geschosse, die beiden unteren haben nur schmale Fenster. Über die Haustür ist eine grüne Markise gespannt. Unter der Feuerleiter ist auf einer verwitterten Plakette zu lesen, dass einst Mascha Kalecko hier wohnte. Man kann gerade noch das Profil einer Frau mit Bubikopf erkennen. Ein Mann kommt heraus. Weiß er, dass hier eine deutsche Schriftstellerin im Exil gelebt hat? This plaque was up. Diese Gedenktafel wurde vor einigen Jahren angebracht, aber der Name sagt mir nichts, also kenne ich sie eigentlich nicht. Zu ihrer Zeit in New York unbekannt, heute dort vergessen. Wenn einst in friedlicheren Zeiten die Länder um das Vorrecht streiten, scheint die Besorgnis auch verfrüht. Tja, welches von MKs Quartieren soll die hier wohnte Tafel zieren? Ich stimme für Minetta Street. Ihre genauen Beobachtungen hat Mascha Kaleko auch in New York zu Gedichten gemacht. Etwa die Begegnung mit einer schwarzen Frau im Harlem Express. Fremdes Mädchen eines fremden Stammes. Tief im Dschungel dieser fremden Stadt. Deine Augen, schwarz verhängte Trauer, sagt mir, was dein Herz gelitten hat. Immer möchte ich dich leise fragen, weißt du, Fremde, dass wir Schwestern sind? Du, des Kongo bronzefarbene Tochter? Ich, Europas blasses Judenkind. Gelesen werden diese Gedichte aber nicht von ihren neuen Mitbürgern, sondern von deutschen Emigranten, durchaus berühmten. Ich habe ihre Gedichte mit wirklicher Bewunderung gelesen. Sie haben mir solchen Eindruck gemacht wie weniges aus unserer Zeit. Ich kenne die Tücke des Reimes aus eigener primitiver Erfahrung und fühle dadurch besonders intensiv die Grazie und Treffsicherheit ihres Ausdruckes. Freundlich grüßt sie, ihr Albert Einstein. Mit dem American Way of Life kommt Mascha Kaleko niemals zurecht. Dem Geldverdienen, dem Business. Sie macht sich über Banken lustig. Wenn drüben einer nach dem Beruf des Herrn Vaters uns fragte, so sagte man, gewöhnlich kleinlaut, ja nahezu schuldbeladen, das Wörtchen Kaufmann. Stand nicht in hohen Gnaden, wenn man auch umgerechnet many Dollars machte. Hierzulande jedoch, sowohl für Mr. Kelly als auch für Mr. Cohn, ist Business die zweite, wenn nicht gar die erste Religion. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, vorausgesetzt er kann zahlen. Ein feste Burg ist unser Geld. Es wohnet in Kathedralen. Haben Sie unsere Banken hier schon gesehen? Ganz die Akropolis von Athen. Mit zentraler Heizung, versteht sich, und zentraler Kühlung. Außen antik, innen modernste Wasserspülung. Und Marmorsäulen stehen und flehen dich an. Verzins dein Kapital bei Zeiten, Mann. Unsere Kirchenarchitektur, that's true, erscheint dagegen fast kläglich. Aber das ist statistisch durchaus begründet, dear friend. Die Seelenzahl der Beter beträgt alljährlich nur ein Minimalprozent. Mit ihrer Bank jedoch verkehrt die moderne Seele fast täglich. 1944 werden Mascha Kaleko, ihr Mann und ihr Sohn amerikanische Staatsbürger. Ein Jahr später erscheint im Schönhof Verlag Cambridge, Massachusetts der Band Verse für Zeitgenossen. Manchmal, mitten in jenen Nächten, die ein jeglicher von uns kennt, wartend auf den Schlaf des Gerechten, wie man ihn seltsamerweise nennt, denke ich an den Rhein und die Elbe, und kleiner aber meiner, die Spree. Und immer wieder ist es dasselbe. Das Denken tut verteufelt weh. Manchmal, mitten im freien Manhattan, unterwegs auf der Jagd nach dem Glück, höre ich auf einmal das Rasseln der Ketten. Und das bringt mich wieder auf Preußen zurück. Ob dort die Vögel zu singen wagen? Gibt's das noch? Werder im Blütenschnee. Wie mag die Havel das alles ertragen? Und was sagt der alte Grunewaldsee? 1956 kehrt sie zum ersten Mal nach ihrer Flucht aus Deutschland zurück nach Berlin. Berlin bleibt für mich immer ein Wunder und ein guter Punkt in meinem Leben. Aber doch, wenn ich den großen Damm entlang gehe, dann muss ich mich selber zitieren. Wie vieles sehe ich, das ich nicht mehr sehe. Berlin im Frühling und Berlin im Schnee. Mein erster Versband in den Bücherläden. Die Freunde vom romanischen Café. Wie vieles sehe ich, das ich nicht mehr sehe? Wie laut Pompejis Steine zu mir reden. Wir schluckten beide unsere Medizin. Pompeji ohne Pomp. Bonjour, Berlin. Unsere Kaleko-Tour durch Berlin führt durch die Bleibtreustraße und über die Kantstraße. An einer Straßenecke springt ein außergewöhnlich großes Fenster eines modernen Cafés ins Auge. Was mag hier früher gewesen sein? Gibt es vielleicht eine Verbindung zu Mascha Kaleko? Es ist heute ein Café, aber in den 20er, 30er Jahren saß an dieser Ecke in dem großen Glasfenster fast den ganzen Tag ein sephardischer Jude und knüpfte seine Teppiche. Sehr meditativ wirkte es. Mascha konnte dort immer wieder Kraft schöpfen in dem Trubel der Stadt. Es ist unbeschreiblich, wie ich das erste Mal in Berlin durch den Frühling ging Und eine Kastanienallee trug wirklich Kastanien und die Kastanien trugen wirklich Blüten. Und es war alles wirklich so, wie ich es in meinen Sehnsuchtsgedichten erträumt hatte. Und sie trifft endlich wieder auf Menschen, die ihre Arbeit zu schätzen wissen. In Berlin habe ich es in einigen Buchhandlungen erfahren, wo die Leute sich die verbotenen Bücher abgetippt hatten und wo sogar ein Exemplar mir gezeigt wurde. Ich habe Folgendes Komische erlebt. Wir kauften in der Uhlandstraße in einem Strickwarengeschäft etwas und ich sagte meinen Namen, sagte Mascha Kaleko. Da sagte die Frau, Sie sind doch nicht etwa, sagte ich, ja, ich bin etwa. Und sie holte sofort, ging nach hinten, holte sofort das lyrische Stenogrammheft heraus, Erstausgabe 1933, und sagte, dies habe ich mir durch alle schlimmen Zeiten erhalten, bitte wollen Sie es signieren. Das habe ich natürlich getan. Nicht alle Begegnungen sind so schön wie die im Strickwarengeschäft. Mascha Kaleko ist in einem veränderten Land angekommen. Sie kann den Menschen nicht naiv und unvoreingenommen gegenübertreten. Wir haben alle traumatisierendes Gepäck im Rücken, mit dem wir umgehen müssen. Das ist eigentlich nicht wirklich gewünscht. Da gibt es dieses Erleben von kognitiver Dissonanz im Sinne von, ich komme zurück in das Land, was diese Vernichtung gegen Juden ins Werk gesetzt hat, die es gab. Und ich muss in jedem Gespräch neu ausloten, wem sitze ich eigentlich hier gegenüber? Wie sieht er mich? Und welche meiner Erfahrungen ist eigentlich willkommen? Und was soll ich eigentlich sagen? Und das hat etwas Gespenstisches. Der Buchenwald blüht wieder friedlich. Und was vorbei ist, ist vorbei. Es wird schon wieder so gemütlich wie einst im Mai. Schon schlummert das, verzeihen Sie, Weltgewissen. Die edlen Herrenmenschen vom KZ erholen sich auf sanftem Ruhekissen und schwimmen wieder oben mit dem Fett. 1959 wird Mascha Kaleko für den Fontane-Preis der Berliner Akademie der Künste nominiert. Die Anerkennung, das Geld kann sie gut gebrauchen. Aber sie findet heraus, dass der Schriftsteller Hans-Egon Holthusen, Jurymitglied und Direktor der Abteilung für Dichtung, ab 1933 in der SS war. Von ihm will sie keinen Preis entgegennehmen. Sie trifft sich mit Herbert Freier von Butler, dem Generalsekretär der Akademie der Künste. Er will sie umstimmen. Sowohl die Akademie der Künste als auch Mascha Kaleko haben ein Gesprächsprotokoll erstellt. Kalekos Gesprächsprotokoll ist erhalten geblieben. Ich bedauere es sehr, dass Sie Ihre Kandidatur zurückgezogen haben. Ich kann Ihnen nur versichern, dass Herr Holthusen diese Jugendtorheit längst überwunden hat und dass er überall hoch angesehen ist. Wir sind heilfroh, solche begabten Literaturkritiker nach Berlin haben locken zu können. Und bedenken Sie, was dieser Posten in der Akademie für Herrn Holthusen bedeutet. Von der Schriftstellerei allein kann er nicht leben. Es geht ihm wirtschaftlich so schlecht. Wir haben doch alle Frau und Kinder. Sie als empfindsame Frau können ihm doch ihr weibliches Mitgefühl nicht versagen. Ich verstehe Ihr Dilemma als Freund. Aber hier handelt es sich um sachliche Dinge. Die Stellungnahme der Akademie ist alles, was ich erwarte. Ich habe es auch nicht leicht als emigrierte Autorin. Überall im Auslande hat man sich dagegen zu verteidigen, dass man sich wieder mit dem deutschen Schrifttum identifiziert. Dass man in einem Lande wirkt, das noch immer an exponierter Stelle einstige Nazis fördert. Wie soll ich nach dieser Erfahrung hier solchen Vorwürfen entgegentreten? Wenn es den Emigranten nicht gefällt, wie wir die Dinge hier handhaben, dann sollen sie doch fortbleiben. Sie stehen doch der Geistesrichtung Martin Bubers nahe, wie ich weiß. Ihr Gatte und Sie stehen doch der jüdischen Mystik nahe. Und die lehrt doch gewiss Versöhnung. Und nicht Intoleranz. Der arme Holthusen. Aber Herrn Holthusen als Schriftsteller soll ja kein Härchen gekrümmt werden. Nur widerstrebt es mir, aus den Händen eines einstigen SS-Mannes einen Preis entgegenzunehmen. So willkommen jedem Autor die damit verbundenen Lorbeeren und die klingende Münze sein mögen, aus dieser Hand möchte ich sowohl als Autorin als auch als Jüdin nichts entgegennehmen. Kalekos Protokoll verzeichnet die unglaubliche Reaktion Herbert Freiherr von Butlers. Ich bin kein Jude und habe mindestens so viel durchgemacht wie die Juden. und eine Jugendtorheit wie die SS-Zugehörigkeit kann man Holthusen doch nicht in alle Ewigkeit ankreiden. Herr Holthusen wurde ja nur SS-Mann, weil er so groß gewachsen war und die SS so große Leute brauchte. Das ist ja alles längst begraben und erledigt. Mascha Kaleko wird nie wieder für einen Preis vorgeschlagen. Wir haben keine andere Zeit als diese, die sich uns neigt mit karg gefüllter Schale. Wir müssen trinken, denn zum zweiten Male blüht sie uns nicht. Schon droht von fern eine Riese, Vergänglichkeit. Wir sind nur flüchtige Wesen, und hinter allem Leuchten mahnt das Fahle. Schon strömt uns Frösteln zu aus spätem Strahle. Und wir sind alt, noch ewig jung gewesen. Einst kamen wir mit Kindesgläubigkeit in ein vom Sturm verwüstetes Jahrhundert. Wir hofften noch. Nun schweigt's in uns verwundert. Ihr aber könnt nur helfen dem, der schreit. Sie schreibt Gedichte, und zwar aktuelle Gedichte über ihre Situation, so wie sie es nicht viele Jahre zuvor in Berlin ja auch getan hat. Sie spricht von sich. Und auf einmal ist es aber nicht mehr repräsentativ und willkommen, sondern ihr wird bedeutet, wissen Sie, wir haben es alle schwer und eigentlich braucht unser Publikum auch ein bisschen Ermutigung, um durchzuhalten. Und Sie haben doch diesen Witz und Sie haben doch diesen Humor und Sie haben doch diese Tapferkeit und diese herabziehenden melancholischen Gedichte, die können wir ja eigentlich nicht brauchen. In Deutschland wird es still um Mascha Kaleko. Daran ändern auch ihre Lesereisen nichts. Noch in den 1990er Jahren wird sie weder in Kindlers Literaturlexikon noch im Standardwerk Deutsche Dichterinnen vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart erwähnt und auch nicht im Lexikon der deutschsprachigen Schriftstellerinnen 1800 bis 1945. Erst 2012 erscheint eine kommentierte Gesamtausgabe ihrer Werke. Ihrem Mann zuliebe geht Mascha Kaleko 1960 mit ihm nach Jerusalem. Chemio Vinaver kann dort seine musikwissenschaftliche Forschung und die Arbeit an der Anthologie chassidischer Synagogalmusik fortführen. Er gibt Konzerte, trifft sich mit alten Freunden aus Berlin, die ebenfalls emigriert sind. Selbstverständlich nach Israel, wenn nicht nach Berlin. Und Berlin kam aus vielen Gründen nicht in Betracht. Dann selbstverständlich nach Israel. Es ist doch das Land meiner Väter. Wohin ich immer reise, ich fahre nach Nirgendland. Die Koffer voll von Sehnsucht, die Hände voll von Tand. So einsam wie der Wüstenwind, so heimatlos wie Sand. Wohin ich immer reise, ich komme nach Nirgendland. Die Wälder sind verschwunden, die Häuser sind verbrannt. Hab keinen mehr gefunden. Hat keiner mich erkannt. Und als der fremde Vogel schrie, bin ich davongerannt. Wohin ich immer reise, ich komme nach Nirgendland. Ihr Sohn Steven geht erst nach London, dann zurück nach New York. Er komponiert und inszeniert Musicals am Broadway, verfasst Drehbücher für Fernsehserien. Seine Briefe und Anrufe sind spärlich. Das ist nicht immer leicht für seine Mutter. Sie ist einsam in Jerusalem. Reist nach Berlin, nach Zürich. Im SFB-Interview 1974 erzählt sie, die Reisen sind absolut notwendig, denn wir bekommen zwar sehr viel Information durch die Presse, doch der lebendige Kontakt ist für einen Menschen, der in dieser Sprache lebt und arbeitet, unentbehrlich. 1968 stirbt Steven in den USA an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Er ist 31 Jahre alt. Über seinen Tod wird sie nie hinwegkommen. 1969 schreibt sie nur ein einziges Gedicht. Elegie für Steven. Kein Wort. Kein Wort, Gefährte meiner Trauer. Verwehte Blätter treiben wir dahin. Nicht, dass ich weine, Liebster, darf dich wundern. Nur, dass ich manchmal ohne Träne bin. Kurz nach Stevens Tod erscheint das himmelgraue Poesiealbum. Mascha Kaleko wird nach Deutschland eingeladen, um daraus zu lesen. Sie kann es nicht. Sie kommt nach Deutschland, lässt aber die Schauspielerin und spätere Nachlassverwalterin Gisela Zoch-Westphal vortragen. Diese Gedichte sind nachdenklicher, tiefgründiger. Mascha Kaleko befreit sich von strengen Formen, vom Reim. Vereinzelt erscheinen neue Gedichtbände, meist in kleinen Verlagen. Obwohl ihre Lyrik immer feinsinniger, immer dichter wird, obwohl sie noch immer treue Leserinnen hat, kann sie an die ganz großen Erfolge nicht anknüpfen. Die Verse sind zu ernst. Sie lassen sich auch nicht so leicht vertonen wie die aus den 20er Jahren. Eins meiner Lieblingsgedichte habe ich nicht vertont. Das ist Rezept. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. Das ist ein relativ langes Gedicht und ich habe mich da auch mehrmals an Vertonungen versucht und fand jedes Mal, wenn ich meine Vertonung angehört habe, dass es besser ist, das Gedicht einfach nur so zu lesen. Und dann habe ich natürlich sofort die Vertonung weggeworfen. Es sind gar nicht unbedingt die allerbesten Gedichte, die besten Lieder werden, finde ich. War so eine Erfahrung. Manchmal sind es eher die unscheinbaren Gedichte, aus denen es einfacher war, Lieder zu machen. Jage die Ängste fort. Und die Angst vor den Ängsten. Für die paar Jahre wird wohl alles noch reichen. Das Brot im Kasten und der Anzug im Schrank. Sage nicht mein, es ist dir alles geliehen. Lebe auf Zeit und sieh, wie wenig du brauchst. Richte dich ein und halte den Koffer bereit. Es ist wahr, was sie sagen. Was kommen muss, kommt. Geh dem Leid nicht entgegen. Und ist es da, sieh ihm still ins Gesicht. Es ist vergänglich wie Glück. Erwarte nichts. Und hüte besorgt dein Geheimnis. Auch der Bruder verrät, geht es um dich oder ihn. Den eigenen Schatten nimm zum Weggefährten. Zerreiß deine Pläne. Sei klug und halte dich an Wunder. Sie sind lang schon verzeichnet im großen Plan. Jage die Ängste fort. Und die Angst vor den Ängsten. Ich glaube, dass es eine Tendenz gibt, nicht willentlich, aber man nimmt sozusagen die heiterere Mascha Kaleko, die digestible ist sozusagen. Ne? Die macht allen Spaß und die ist witzig und die ist toll. Erst nach ihrem Tod wird Mascha Kalekos Inventar veröffentlicht. Ein ganzes Leben in 16 Zeilen. Ein Höhepunkt ihres Schaffens. Haus ohne Dach. Kind ohne Bett. Tisch ohne Brot, Stern ohne Licht, Fluss ohne Steg, Berg ohne Seil, Fuß ohne Schuh, Flucht ohne Ziel, Dach ohne Haus, Stadt ohne Freund, Mund ohne Wort, Wald ohne Duft, Brot ohne Tisch, Bett ohne Kind, Wort ohne Mund, Ziel ohne Flucht. Im Winter 1973 stirbt Chemio Vinaver in einem Pflegeheim in Tel Aviv. Denn der Tod tut nicht weh, nur das Sterben. Ihre letzte Reise nach Europa macht Mascha Kaleko im Sommer 1974. Sie fährt wieder nach Berlin, wieder nach Zürich, gibt Interviews. Sie wird schwächer. Magenkrebs wird diagnostiziert. Schmerzstillende Mittel lehnt sie ab. Sie will klar und entscheidungsfähig bleiben, bis zum letzten Tag. Mascha Kaleko stirbt am 21. Januar 1975 in Zürich. Mein schönstes Gedicht. Ich schrieb es nicht. Aus tiefsten Tiefen stieg es. Ich schwieg es. Es ist einem Zufall zu verdanken, dass Mascha Kaleko wieder ein größeres Publikum findet. 2018 bekommt die Liedermacherin Dota Kehr nach einem Auftritt mit ihrer Band von einem Fan ein Büchlein überreicht. Dota Kehr ist mehr als begeistert. Sie liest alles, was sie von Mascha Kaleko finden kann. Ich habe wirklich versucht, jedes Gedicht einfach das aufzufangen, was da schon drin ist. Ich habe mit Engeln und Teufeln gerungen. Mit ihren Liedern bewirkt Dota Kehr eine kleine Renaissance der Mascha Kaleko-Gedichte. Vor allem junge Menschen fühlen sich angesprochen. Und selbst das Unmögliche ist mir gelungen. Aber das Mögliche schaffe ich nicht. Ich habe mit Engeln und Teufeln gerungen. Lebensspuren der Dichterin Mascha Kaleko. Feature von Simon Hamm. Es sprachen Katja Bürkle, Dominik Eisele, Nadine Kettler und Brigitte Uhrhausen. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regie Iris Trögekamp. Redaktion Anja Brockert. Produktion Südwestrundfunk 2024.